den Garten, still gedeiht er hinterm Haus. Suppenkräuter, 100 Arten, Bauern, Blumen, bunter Strauß. Petersilie und Tomaten, eine Bohnengalerie. Ganz besonders ist geraten der beliebte Sellerie. Und hier ein kleines Wieschen, da wächst in der Erde leis das bescheidene Radieschen, außen rot und innen weiß. Sinnend geh ich durch den Garten unserer deutschen Politik. Suppenkohl in allen Arten im Kompost der Republik. Bonzenbrillen, geberockte Parlamentsroutinen dreh. Ja, und hier die ganz verbockte, liebe, gute SPD. Hermann Müller, Hilferlieschen, blüht so harmlos, doof und leis. Wie bescheidene Radieschen, außen rot und innen weiß. Kinder, erinnert ihr euch noch an die Reichstagswahl 1928? Kinder von der Künstlerseife, kennt ihr die noch? Da hat die SPD als Wahlpropaganda Seife verteilen lassen. Da stand drauf, wählt SPD. Kennt ihr die? Die Jüngeren wissen bestimmt nicht. Naja, mit Seife kann man wunderschöne Sachen machen, nicht? Da hatten wir einen großen, den erzähle ich dann.